Die Lage zwischen dem Deutschen Reich und Polen ist zurzeit so, dass jeder weitere Zwischenfall zu einer Entladung der beiderseits in Stellung gegangenen militärischen Streitkräfte führen kann. Jede friedliche Lösung muss so beschaffen sein, dass sich nicht bei nächster Gelegenheit die diesen Zustand ursächlich bedingenden Ereignisse wiederholen können und dadurch nicht nur der Osten Europas, sondern auch andere Gebiete in die gleiche Spannung versetzt werden. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen erstens in der unmöglichen Grenzziehung, wie sie durch das Versailler Diktat vorgenommen wurde. Zweitens in der unmöglichen Behandlung der Minderheit in den abgetretenen Gebieten. Die deutsche Reichsregierung geht daher bei diesen Vorschlägen von dem Gedanken aus, eine endgültige Lösung zu finden, die die unmögliche Situation der Grenzziehung beseitigt, beiden Teilen ihre lebenswichtigen Verbindungsstraßen sichert, das Minderheitenproblem soweit irgend möglich beseitigt und soweit dies nicht möglich ist, das Schicksal der Minderheiten durch eine sichere Garantie ihrer Rechte erträglich gestaltet. Die Sondermeldung des Drahtlosen Dienstes ist beendet. Sie hören den Marsch der Deutschen in Polen.